Live. DJ Session mit Topic. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von unserem heutigen Gast-DJ aus Great Britain, MK. Und hier geht's jetzt weiter mit Topic aus unserem 1 live DJ Session Residence Team. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix. Vorne mit Topic. Session mit Topic. DJ Session mit Topic. Live und ihr hört die dritte Stunde der 1Live DJ Session heute mit einem Set von unserem Resident DJ Topic. Der ist einer der gefragtesten deutschen Acts in der internationalen Dance-Szene. Seit letztem Jahr gab es keine neue Musik mehr, aber das hat bald ein Ende, denn diese DJ Session von ihm ist vollgepackt mit neuen Tracks. Viel Spaß mit Topic. Thank you.

Session. Hit Topic. Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit einem Mix von Topic aus unserem Resident-Team. Der nächste Track ist seine Nummer Away, gemeinsam mit Sophia in Sau. Viel Spaß damit! Oh,

Session mit Topic. Live DJ Session mit unserem Resident DJ Topic. Der holt sich für seine Tracks auch immer wieder deutsche Artists mit ins Boot, wie bei seiner letzten Single Body. Die singt nämlich niemand Geringeres als Nico Santos. Viel Spaß damit. Body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need. Just do what you just do. In der dritten Stunde der 1Live DJ Session heute mit einem Mix von Topic aus unserem Resident Team. Viel Spaß wünsche ich weiterhin mit seinem Mix. Bye. Session mit Topic. Take it. Das war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, dem Set von MK und gerade läuft noch ein Mix von Topic aus unserem Resident Team. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das Ganze einfach wie immer in unserer 1 Live App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Loco, loco.